Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Die traditionellen Linken haben das Gemeinsame aller Menschen betont. Die neuen Linken betonen die Unterschiede. Das kann negative Folgen haben. So untersuchten Forscher in Los Angeles über 4 Jahre 4 Gruppen von College-Studenten: Schwarze, Weiße, Asiaten und Latinos. Jedes Jahr mussten die Studenten Fragen zu den anderen Ethnien beantworten. Studenten, die in einer ethnisch ungemischten Studentengruppe waren, sahen mit der Zeit die anderen Gruppen immer stärker als Gegner an und hatten das Gefühl, durch ihre ethnischen Wurzeln gesellschaftlich benachteiligt zu sein. Diesen Eindruck hatten sogar weiße Studenten, die in Studentenverbindungen lebten. Bei Vergleichsstudenten, die sich in ethnisch gemischten Organisationen engagierten, waren diese Effekte nicht nachweisbar. Die Forscher kommen daher zu dem Schluss, dass das Leben in ethnischen Enklaven die Wahrnehmung verstärkt, Opfer zu sein. Auch die amerikanische Extremismusforscherin Karen Stenner hat in zahlreichen Studien festgestellt, dass die Neigung zu Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit eher verschärft wird, wenn wir die Verschiedenheit von Gruppen betonen. Der umgekehrte Effekt ist ebenfalls durch Studien belegt. Die Ethnie spielt bei Menschen immer dann eine Nebenrolle, wenn sie über ein anderes Merkmal verbunden sind, etwa zum selben Sportteam gehören. So reagierte die Mehrheit der Deutschen solidarisch mit dem Nationalspieler Jerome Boateng, als Alexander Gauland meinte, die Leute wollten ihn nicht als Nachbarn haben. Und daher warb zum Beispiel in den 80er Jahren eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegen Rassismus unter Arbeitern mit dem Slogan: Mach meinen Kumpel nicht an.